Nacht. Er saß in der Scheiße, hat was draus gemacht. Seine Alten haben ihn angeschissen. Sie haben ihm klar gemacht, er soll sich verpissen. Das tat er dann auch. Ziemlich frustriert. Mit der totalen Wut und kochendem Blut in den Adern. Doch dann legte er los mit den Waffen, ich werd mal ganz groß. Er pennte in irgendwelchen Kellern und bei tausend Horrorfrauen. Doch dann ging's immer schneller, er machte den Mucke auf und wurde ein Star in Hinterhof City. Da. Sie rochen die Kohlen und dachten, da gibt's was zu holen. Sie sagten sorry und tot, damals war eine schlechte Zeit. Doch jetzt, das wär sie wieder bereit. Er saß dabei ziemlich cool auf seinem großen Stuhl. Jetzt pisst er sie an und sie können die Welt nicht mehr verstehen. Ich kannte einen Typen, der hat es geschafft. Saß in der Scheiße und hat was daraus gemacht. Jetzt ist er ganz weit oben in seinem farbigen Raum als Superstar in Hände hoch City.